für die Waldheims aller Länder. Einfach den Stuhl vor die Türe geknallt. Eigentlich hat das noch gar nicht geschnallt. Hat doch was auf die Beine gestellt. Aber und wie, ihn kennt alle Welt. Vorne und hinten hat alles gepasst. Nie dran gedacht, dass man ihn einmal schafft. So und dann ein über einen anderen Tag. Oh boy, ade. Goodbye, oh boy. Tschüss und au ab, old boy. Keiner hat ihn auf die Finger geschaut. Niemand die Butter vom Brot geklaut. Wahlspruch, den man bei den Eiern gebackt, dann hast du ihn auch bald eingesackt. Und wenn es nötig war, weggeblickt oder ein Auge zugedrückt. So oder nein, über einen anderen Tag. Oh boy, ade. Goodbye, old boy. Tschüss und au ab, old boy. Kostverächter, das war er nun nie. So bei Gelegenheit und übers Knie. Locker vom Hocker auf diese Tour. Finger am Abzug und paar Mal nur. Hatte einen zu viel geniebt, aber nie aus dem Rahmen. So oder nein, über einen anderen Tag. Old boy, ade. Goodbye, old boy. Tschüss und au ab, old boy. Bloß weil er damals als ganz junger Spund, waren ja auch andere Zeiten und die waren ja auch selbst schuld mit daran, hat's ja auch nicht alleine getan. Haben in alten Akten gewühlt und in den Stuhl vor die Türe gestellt. So dann ein über einen anderen Tag. Goodbye, old boy. Tschüss, au ab, old boy. Old boy. Aye. Ist aber noch aller Tage nicht abend. Jetzt wird in alten Sachen gekramt. Leichen im Keller haben andere auch. Ganz zu schweigen von Jauche im Bauch. Wenn er jetzt auspackt, wird man ja sehen. Jedenfalls lässt er das so nicht stehen. Einfach so ein über einen anderen Tag. Goodbye, old boy. Tschüss, hau ab, old boy.